Kundgabe 3803. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1946. Unterstellen des Willens. Übernatürliche Kraft. Eine übernatürliche Kraft steht euch zur Verfügung, so ihr euch meinen Willen zum eigenen Willen macht. Dann wirke ich in euch. Und wahrlich Dinge, die über eure natürliche Fähigkeit hinausgehen. Wie aber muss euer Wille beschaffen sein, dass er sich völlig dem meinen angleichet? Ihr dürfet nichts mehr wollen, was meinem Gesetz von Ewigkeit widerspricht, was wieder die göttliche Ordnung ist, die allein meinen Willen in sich trägt. Ihr müsstet also jederzeit euch meinen Willen angelegen sein lassen. Ihr müsstet allzeit tun, was ich von euch verlange, das heißt, mein Gebot der Liebe erfüllen. Denn Liebe liegt meinem Gesetz von Ewigkeit zugrunde. Liebe bewegt meinen Willen. Liebe ist meine Ursubstanz. Liebe ist die Kraft, die alles erhält. Und mein Wille kann immer nur sein, sich das Gesetz der Liebe zum Grundprinzip zu machen. Dann aber seid ihr auch im Vollbesitz der Kraft aus mir, der in sich die Liebe ist. Und dann könnet ihr auch wirken unbegrenzt. Ihr könnet Dinge vollbringen, die rein menschlich nicht möglich sind, doch mit der Kraft der Liebe ausführbar für jeden Menschen, der sich unter mein Gesetz gestellt hat. Darum suchet euer Wesen völlig zur Liebe zu wandeln, und nichts wird eurem Wirken dann unerreichbar sein. Ihr werdet gebieten können über Menschen und Tiere, über die Elemente der Natur. Denn immer ist es dann mein Wille, der euch bewegt. Und meinem Willen und meiner Kraft ist nichts unmöglich. Dann seid ihr auch jeder Verantwortung enthoben. Denn so wie mein Wille euch beherrschet, weil ihr euch freiwillig mir unterstellt habt, handelt ihr diesem entsprechend, und was ihr nun tut, muss recht sein und mir wohlgefällig. Und also könnet ihr überaus mächtig sein, schon auf Erden, weil ihr euch jederzeit meine Macht aneignen dürfet, so ihr gleichen Willens seid mit mir. Und dann werdet ihr vom Geist in euch gedrängt zu diesem oder jenem Gedanken und Handeln. Und ihr werdet ausführen können, was ihr wollt, denn ihr denket und handelt dann mit mir und mit meiner Kraft. Ihr werdet Leid und Not abzuwenden fähig sein, so euch die Liebe treibt, dem Mitmenschen zu helfen. Und ihr werdet den Elementen gebieten können, Kranke heilen und Wunder wirken können aller Arten. Denn es ist nur meine Kraft, die dann durch euch zum Ausdruck kommt. Und mit meiner Kraft ist euch nichts unmöglich. Ich will es also, dass euer Wille sich völlig dem meinen unterstelle, so dass ihr dann nichts anderes wollen könnt, als ich, und ich nun wirken kann durch euch. Amen.